1. Die sind Wohlfahrtslieder, die Salomo Zug schrieben werden. 2. Sofern der Herr nicht das Haus errichtet, muhen sich dessen Erbauer vergeblich ab, ebenso ist die Wasch des Hutters nutzlos, wenn der Herr die Stadt nicht beschützt. 3. Es ist vergeblich, wenn Fruh aufstetten spät zu begeht, müssen eue Brot zu verdienen, denn der Herr schenkt seinen Geliebten seinen Siegen auch im Schlaf. 4. Tatsächlich sind son ein Besitz, der vom Herrn verliehen wird, und keine sind ein Belohnung. 5. Son, die in der Jugend geboren werden, sind wiefel in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Kocke mit solchen Sonnen gefüllt ist, denn sie werden nicht beschämt, wenn sie im Stadte mit ihren Gegnern behandeln.